Der Onkel von Dieter Hirschberg. Erster Teil. Ich sah aus dem Fenster. Die Fahrt war langweilig. Ich saß in einem leeren Abteil, unter mir stuckerten monoton Waggonräder. Die Landschaft draußen bot Berge, Dörfer, Schrebergärten. Hin und wieder Kühe. Immerzu Wälder, Wiesen und Weiden. Ein seitwärts ablaufender Heimatfilm. Dann kamen die ersten Häuser von Ruhrkirchen. Rußverschmierte Rückfronten, baumelnde Wäsche, nackte Ziegelwände. Da war ich nun in Ruhrkirchen, meiner Heimatstadt. Ich war gekommen, weil mein Vater gestorben war. Mein Onkel hatte mir ein Telegramm geschickt. Vater tot, Stopp. Verkehrsunfall, Stopp. Bitte kommen, Stopp. Onkel Paul. Mein Onkel lebt in einem der helleren Stadtteile von Ruhrkirchen. Hallo, Tante Martha. Michael, wo kommst du denn her? Wo ich herkomme? Ja, du bist gut. Aus Berlin ist die Stadt, wo ich studiere. Vielleicht erinnerst du dich. Er hat mir telegrafiert, dass mein Vater gestorben sei. Ich bin gekommen, um an der Beerdigung teilzunehmen. Ist das so verwunderlich? Ja, aber die Beerdigung war doch schon vor 5 Tagen. Vor 5 Tagen? Warum hat mir das niemand gesagt? Komm doch erst mal rein. Sie ließ mich ins Haus, ohne mich abzutasten oder meinen Personalausweis zu verlangen. Drinnen sah alles noch genauso aus wie vor 10 Jahren. Wie in einem angehaltenen Film. An der Wand beteten Dürers Hände immer noch vergebens um geschmackvollere Tapeten. Onkel Paul ist noch nicht da. Wo ist Edith? Edith war meine Cousine, die einzige Tochter des Hauses, falls inzwischen nicht ein Wunder geschehen war. Ich hatte sie zuletzt als Kind von 10, 11 Jahren gesehen. Inzwischen musste sie ein reifer Teenager sein. Die ist nicht da. Warum habt ihr mich nicht vor der Beerdigung benachrichtigt? Ich weiß nicht. Da musst du Onkel Paul fragen. Er hat viel zu tun. Wann kommt er denn nach Haus? Ich muss mir noch ein Hotel suchen. Es kann nicht mehr lange dauern. Hast du Hunger? Kann ich nicht leugnen. Meine Tante enteilte, offensichtlich froh, der Beantwortung peinlicher Fragen entronnen zu sein, in die Küche. 2 Stunden vergingen. Mir blieb nichts übrig als das Fernsehprogramm. Eben wurde Dallas angesagt. Mitten hinein in die Erkennungsmelodie des texanischen Schurkenmelodrams klingelte das Telefon. Hier ist Westhoff. Michael? Ja, wer ist denn da? Edith. Edith, wie geht's denn? Ich muss mit dir reden. Ja, kein Problem, ich bin hier bei euch. Das geht nicht, ich kann da nicht hinkommen. Komm in eure alte Wohnung, in der Bahnhofstraße. Ich warte da. Wer ist denn da? Edith. Die Reaktion meiner Tante war erstaunlich. Mit einem Sprung, der einem ausgewachsenen Känguru Ehre gemacht hätte, war sie bei mir, riss mir den Hörer aus der Hand und schrie mit schriller, sich überschlagender Stimme hinein. Edith! Wo bist du? Edith! Ich hörte, wie es am anderen Ende der Leitung klickte. Edith hatte aufgelegt. Meine Tante stand da wie in Trance. Sie hielt den Hörer in der Hand und sah ihn mit einem Ausdruck abgrundtiefen Schmerzes an. Wie ein totes Baby. Plötzlich brach sie in Tränen aus. Ich stand da wie ein Trottel. Ich wagte mich nicht zu rühren. Ich begriff nicht das Geringste. In dem Moment wurde die Haustür aufgeschlossen. Mein Onkel kam ins Zimmer. Ich hatte ihn 7 Jahre nicht gesehen und er hatte sich gelinde gesagt ein wenig verändert. Er sah aus wie ein Mann, der nach einer langen, schweren Krankheit eben aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Ah. Schön, dass du da bist, mein Junge. Wir setzten uns, nachdem ich seine Hand vorsichtig wie einen Schokoladen-Osterhasen gedrückt hatte. Ich wusste nicht recht, wie ich beginnen sollte. Meine Tante stand immer noch da und rang die Hände. Wie ist denn der Unfall passiert? Dein Vater kam aus der Wirtschaft. Er wurde von einem Wagen erfasst. Es war kurz nach Mitternacht. Vor dem grünen Baum. Der Mann war betrunken. Ja. Was mich wundert, ist, Nach Mitternacht fahren doch in der Gegend kaum noch Autos. Die Straße ist schnurgerade und nicht schlecht beleuchtet. Wieso hat der Fahrer ihn da nicht rechtzeitig gesehen, auch wenn er betrunken über die Straße lief? Der Fahrer ist mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Es könnte also theoretisch sein, dass mein Vater gar keine Schuld an dem Unfall hat. Sieht so aus. Der Fahrer hat Unfallflucht begangen. Das sagst du mir erst jetzt? Was hättest du tun können? Außerdem hast du dich nie sehr um deinen Vater gekümmert. Hat man den Fahrer inzwischen gefunden? Nein. Habt ihr mir sonst noch was verheimlicht? Haben dir nichts verheimlicht. Ich hab dich gebeten, hierher zu kommen, um dir zu sagen, was vorgefallen ist. Ich konnte nicht wissen, dass du Interesse daran hattest, an der Beerdigung teilzunehmen. Außerdem fiel es mir nicht leicht, deine Adresse herauszufinden. Hast dich ja nie bei irgendwem aus deiner Familie gemeldet. Musst du die Universität anrufen. Schon gut, entschuldige. Bin nur etwas überrascht. Dein Vater hat ein bisschen Geld hinterlassen. Geld? Es handelt sich um 3.495 Mark. Ich habe das Geld auf deinen Namen auf dem Sparkonto abgezahlt. Er ging zum Schrank und nahm aus einem Fach ein kleines, in rotes Plastik gebundenes Buch. Er reichte es mir, ich schlug es auf. Es lautete auf meinen Namen. 3.495 Mark. Viel Geld für meine Verhältnisse. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist sozusagen dein Erbe. Wo hat mein Vater eigentlich zuletzt gewohnt? In eurer alten Wohnung in Haspe. Habt ihr den Schlüssel zu der Wohnung? Ja, warum? Ich möchte dort übernachten. Kannst du ja bei uns übernachten. Oh, danke, ich möchte lieber dorthin. Aus Erinnerungsgründen. Die Wohnung ist in einem sehr schlechten Zustand. Dein Vater hat die gesamte Einrichtung verkauft. Eine Matratze wird dort sein, mehr brauche ich nicht. Hm. Seufzend stand mein Onkel auf und holte ein Schlüsseletui aus abgewetztem braunem Leder aus dem Schrank. Es war mit Kugelschreibern in mehreren Farben bemalt. Ich kannte es. Danke. Es hatte mir gehört, als ich noch Schüler des städtischen Gymnasiums von Ruhlkirchen gewesen war. Taxi fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Stadtautobahn nach Haspe. Links lagen die weitläufigen Gleisanlagen des Güterbahnhofs, dahinter die hohen Silhouetten der Hochöfen des Hasper Stahlwerks, merkwürdigerweise vollkommen dunkel. Die Bahnhofstraße war menschenleer, wie ausgestorben. Das Haus, in dem wir gewohnt hatten, war vor Jahren einmal renoviert worden. Es stand als einziges bewohnbar aussehendes Gebäude zwischen altersschwachen Mietskasernen, von deren rußgeschwärzten Fassaden der Putz abblätterte wie Schuppen von einer kranken Haut. Die Haustür war zweimal abgeschlossen. Im Hausflur waren gleich drei verschiedene Verbotsschilder angebracht. Alle drei auf Pappkarton in ungelenker Handschrift. Ich kannte die Schrift. Sie gehörte dem Hausmeister Russek, den ich noch gut in Erinnerung hatte. Er war ein belfernder Kinderschreck mit einer Vorliebe für überdimensionale Schäferhunde. Ich stieg hinauf in den ersten Stock. Die Wohnungstür war nicht abgeschlossen. Als ich sie öffnete, kam mir ein merkwürdiger, beißender Geruch entgegen. Als ob etwas angebrannt wäre. Edith? Alle Zimmer waren dunkel. Ich folgte dem Geruch zur Küche. Dort brutzelte ein Topf auf dem Herd, unter dessen Deckel stinkender Brandgeruch hervorquoll. Ich stellte den Herd ab, öffnete das Fenster und stellte den Topf außen auf die Fensterbank. Ist hier jemand? Edith! Ich sah in allen Räumen nach. Die Wohnung war leer. Falls Edith hier gewesen war, war sie wieder gegangen. Ich bedauerte inzwischen, dass ich hergekommen war. Die Wohnung war in einem heillosen, chaotischen Zustand. Ein übelkeiterregender Schimmelgeruch schwebte durch die Räume. In allen Zimmern lagen Papiere, Zerfetzte Kleidungsstücke, Zigarettenkippen und sonstiger Unrat wirr durcheinander. Vor allem Flaschen. Dutzende von leeren Flaschen. Mein Vater war Alkoholiker gewesen. Ein Trinker im letzten Stadium, dessen Lebensinhalt zuletzt nur noch die Jagd nach dem nächsten Tropfen Alkohol gewesen war. Meine Mutter hatte sich deswegen vor 7 Jahren umgebracht. Ich hatte daraufhin die Flucht ergriffen und war schließlich in Berlin gelandet. So viel zur Familiengeschichte. In einer Ecke lag eine durchgelegene Matratze. Ich ließ mich auf ihr nieder, streckte die Beine aus und lehnte mich gegen die Wand. Aufstehen! Hey! Aufstehen! Vor meinen Augen stand in super Breitwandformat ein paar Stiefel. Ich fuhr von der Matratze in die Höhe wie ein Kastenteufel. Der Mann hatte eine Pistole in der Hand. Was suchen Sie hier? Ja, das möchte ich Sie fragen. Geben Sie jetzt völligst Antwort, ja? Moment mal, was soll denn das? Wer sind Sie überhaupt und was soll die Pistole? Ich wohne hier. Hier wohnt niemand. Die Wohnung steht leer. Die Wohnung gehört meinem Vater. Ach, Sie sind der junge Westhoff. Ich kann Ihnen ja meinen Ausweis zeigen, wenn es Sie beruhigt. Und wer sind Sie, wenn ich das mal fragen darf? Ich bin hier der Hausmeister. Ich sehe nach dem Rechten. Sie haben das Licht brennen lassen. Sie sind Herr Russek? Ich habe Sie nicht erkannt. Ich habe meine Brille nicht auf. Ich muss sagen, ich habe einen richtigen Schrecken gekriegt. Woher haben Sie denn die Pistole? Das geht Sie nichts an. Da bin ich aber anderer Meinung. Für mich ist das, was Sie hier machen, Hausfriedensbruch. Reden Sie doch kein dummes Zeug. Ich bin hier der Hauswart. Und das ist nicht Ihre Wohnung. Ihr Vater hat die Miete nicht bezahlt. Was soll das heißen? Sie wollen mich auf die Straße setzen, mitten in der Nacht? Also wenn Sie hier bleiben, dann räumen Sie auch auf. Die Wohnung ist in einem saumäßigen Zustand. Wenn Sie sein Sohn sind, dann können Sie das auch in Ordnung bringen. Oder Sie zahlen die Handwerkerkosten. Das muss alles neu renoviert werden. Neu renoviert ist Pleonasmus. Renovieren allein genügt. Renoviert allein genügt ihn nicht! Die muss gründlich sauber gemacht werden, von oben bis unten. Also sowas wie Ihre Familie gehört nicht in dieses Haus. Hier wohnen anständige Leute. Ich dachte, Sie wohnen auch hier. Also halten Sie Ihre große Schnauze, ja? Sie glauben wohl, Sie sind Gott weiß was. Jeder Kanacke ist mir lieber als so einer wie Sie. Sowas gehört in ein Arbeitslager. Sie sind wohl schlecht entnazifiziert worden. Raus hier! Verschwinden Sie! Aber sofort! Geben Sie den Wohnungsschlüssel her! Jacke. Er hob meine Jacke auf, als wäre sie der Putzlappen der städtischen Ausnüchterungszelle. Mit spitzen Fingern zog er das Schlüsseletui heraus. Dann warf er mir die Jacke vor die Füße. Raus! Ich ging. Bei jeder Bewegung spürte ich einen Stich im Unterleib. Draußen an der frischen Luft atmete ich durch und wirkte den sauren Geschmack in meinem Mund zurück in die Eingeweide. Als ich weiterging, stieß ich mit dem Fuß gegen einen Stein. Plötzlich überkam mich die Wut. Ich nahm den Stein, lief zur Mitte der Fahrbahn und schleuderte ihn in das erleuchtete Fenster im ersten Stock. Als es klirrte, rannte ich um mein Leben. Eine Dreiviertelstunde später saß ich auf einer Bank im Volkspark und sah zu, wie das Tageslicht sich graumilchig über den Horizont wälzte. Vögel verständigten sich in den Bäumen. Ich musste warten, bis die Sparkasse öffnete, um mein Konto auflösen zu können. Ich hatte vor, zurück nach Berlin zu fliegen, um mir den Staub meiner Vaterstadt von den Füßen zu schütteln. 2 Stunden verdämmerte, verdöste ich, während das Sonnenlicht mir die Beine hochkletterte. Irgendwann zwischen 8 und 8:30 kam eine junge Frau mit einem Kinderwagen. Sie setzte sich neben mich. Wahrscheinlich, weil meine Bank die einzige war, die in der Sonne stand. Außerdem schien sie gesprächiger Natur zu sein. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass wir uns hierher setzen. Keineswegs. Wir sitzen nämlich immer hier. Sind Sie aus dem besetzten Haus? Gibt es hier ein besetztes Haus? Ja, eine Bismarckstraße. Ich finde es gut, dass leerstehende Häuser besetzt werden. Wenn ich hier lebte, würde ich in dem besetzten Haus wohnen. Verspreche ich Ihnen. Sie redete weiter über die zu kleinen Wohnungen und die zu hohen Mieten. Mir kam plötzlich eine Idee. Ein besetztes Haus? Konnte es nicht sein, dass meine Cousine Edith, die doch offensichtlich von zu Hause durchgebrannt war, dort lebte? Es reizte mich, dort einmal nachzusehen. Vielleicht war meine Idee gut, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, war nicht viel verloren. Meine Zeit kostete nicht viel. Ich wusste, wo die Bismarckstraße war. Ich bedankte mich bei der jungen Frau und machte mich auf den Weg. Das Haus hatte außer den unvermeidlichen Parolen außen an der Fassade nichts Besonderes an sich. Schien aus den 20er Jahren zu stammen. Seitdem war es sichtlich nicht mehr sehr oft oder nie sehr gründlich renoviert worden. Das Treppenhaus wirkte düster. Man glaubte noch, den Kohlgeruch wahrnehmen zu können, der jahrzehntelang durch die Etagen gewabbert war. Im ersten Stock gab es zwei Türen. Auf die rechte war ein großes A im schwarzen Kreis gemalt. Die Klingel funktionierte nicht. Ich klopfte. Ein Mädchen im hellblauen Slip öffnete. Ihre Augen waren zu wie die einer neugeborenen Katze. In ihrem Gesicht war es ungefähr 3 Uhr morgens. Hallo, ich wollte zu Edith. Sie gab ein Geräusch von sich wie jemand, der sich im Schlaf herumdreht, wenn der Wecker klingelt. Ich folgte ihr in ein dunkles, sauerstoffarmes Zimmer. Ich hatte die Freiheit, mir aus einem guten halben Dutzend gekrümmt daliegender, bis zur Nasenspitze in Schlafsäcke gehüllter Menschen eine Cousine auszusuchen. Es regte sich in den Schlummerrollen. Hey, was machst denn du eigentlich hier? Heißt du Edith? Was soll das? Hey Edith, der Typ da will zu dir. Ich beschloss, erstmal ein wenig frischen Sommer ins Zimmer zu lassen. Ich zog den Vorhang zur Seite und riss das Fenstersperrangel weit auf. Licht, Luft und Sonne ergossen sich üppig in den Raum. Etwas rührte sich in einer langgestreckten, geblümten Verpuppung. Etwas Dunkelbraunes, Verfilztes schlüpfte aus. Es erwies sich als die Ruine einer Afro-Look-Frisur. Bist du Edith? Hi. Wer bist du? Michael. Michael? Wo kommst du denn her? Vielleicht sollten wir nach nebenan gehen. Hier stören wir, glaube ich, die Nachtruhe. Den Vorhang voll. Den Vorhang zu, ey! Nebenan das Zimmer war leer. Bis auf Eimer mit weißer Farbe und verkrusteten Lammfellrollen. Ich sah mir meine Cousine an. Zwischen dem, was ich hier vor mir sah, und dem 10-jährigen Kind, das ich in vager Erinnerung hatte, konnte ich beim besten Willen keine Ähnlichkeit mehr feststellen. Edith war nicht unhübsch. Allerdings sah ihr Gesicht so aus, als hätten ein paar Jahre mehr, als das biologisch der Fall sein konnte, Spuren hineingeprägt. Ich hatte den Eindruck, als spielten Alkohol und Drogen in ihrem Leben keine unwesentliche Rolle. Wie hast du mich mal gefunden? Wo findet man die verlorenen Söhne und Töchter des Kleinbürgertums? In besetzten Häusern. Ja, was willst du von mir? Was wolltest du von mir? Du hast mich gestern Nacht angerufen. Ich war in der Wohnung. Du warst nicht da. Für einen Topf mit verbranntem Reis. Das nächste Mal solltest du den Herd ausmachen, wenn du gehst. Ich war nicht da. Also irgendjemand ist da gewesen. Hast du ein Sparbuch? Wie? Woher weißt du, was das mit dem... Das Geld, was da drauf ist. Das gehört mir. Was? Wie das denn, ey? Sie kramte in ihrer Umhängetasche und zog ein abgewetztes rotes Büchlein heraus. Ein Sparbuch. Sie hielt es mir hin, ich nahm es und schlug es auf. Es lautete auf Ediths Namen. Es wies zahlreiche Eintragungen auf, meist waren es Einzahlungen, kleinere und größere Beträge. Die erste Eintragung war mehrere Jahre alt, die letzte nur ein paar Tage. Sie besagte, dass von einem Guthaben in Höhe von 3.500 Mark 3.495 Mark abgehoben worden waren. Ich wusste, dass am selben Tag, an dem diese Transaktion vorgenommen worden war, exakt die gleiche Summe auf das Sparbuch, das ich in der Tasche hatte, eingezahlt worden war. Das angebliche Erbe meines Vaters. Das begreife ich nicht. Das ist ein Trick von ihm. Er will mich zwingen, nach Hause zu kommen. Also ich verstehe nur Bahnhof. Ich bin von zu Hause abgehauen, das wirst du ja wohl schon kapiert haben. Habe ich, warum eigentlich? Das geht dich nichts an. Jedenfalls bin ich ohne Geld weg. Aber lange hält man das nicht durch, das weiß er. Er braucht also nur neben dem Telefon zu sitzen und zu warten, dass er irgendwann meine liebe Stimme hört. Also okay, vor 3 Wochen habe ich ihn angerufen und verlangt, er soll mir mein Sparbuch geben. Er sagt, du holst dir ab. Er hielt mich wohl für ein bisschen blöd. Das ging so hin und her. Irgendwann sagt er mir dann, seine Geduld wäre jetzt zu Ende. Er wird das Geld auf dem Konto mit deinem Namen einzahlen und dir ein Telegramm schicken. Sollst kommen und es dir holen. Ach, wenn ich bis dahin nicht nach Hause gekommen wäre, wäre das Geld weg. Na, damit hat er mich erpresst. Warum bist du nicht nach Hause gegangen? Das geht dich nichts an. Gib mir das Geld. Moment mal, und wenn ich dir das Ganze nicht glaube? Du Schwein, ich habe dir den Beweis gezeigt. Sag mir, was hier vorgeht. Also schön, es geht um deinen Vater. Meinen Vater? Ja, er hat ihn umgebracht. Was? Ich hab's gesehen. Er hat ihn überfahren. Absichtlich. Er ist ein Mörder. Weißt du, was du da sagst? Ich denke, es war ein Unfall. Es war Mord. Aber aus welchem Grund, um Himmels Willen? Erpressung. Wer hat wen erpresst? Wer wen? Bist du so schwer vom Begriff? Ja. Mein Vater hat eine Freundin. Sie ist 15. Sie arbeitet bei ihm im Büro als Lehrmädchen. Das soll ein Grund für einen Mord sein. Er wäre erledigt gewesen, wenn das rausgekommen wäre. Na, er hätte seinen Job verloren. Meine Mutter hätte sich scheiden lassen. Und du weißt genau, dass mein Vater deinen Vater deswegen erpresste? Ja, er hat ihn immer in eine Kneipe bestellt, den grünen Baum. Na, dahin brachte er ihm das Geld. Wir haben da auch verkehrt, unsere Clique. Ich kann das nicht glauben. Das ist mir egal. Ich hab dir gesagt, wie es war. Gib mir jetzt das Geld. Das muss ich mir erst bestätigen lassen. Bestätigen? Von wem? Von deinem Vater. Ich werde mit ihm reden. Ja, meinst du, er gibt dazu? Du, der soll mir seinen Wagen zeigen, ja? Und wenn es der Unfallwagen war, dann muss er beschädigt sein. Ach, du Schwein! Gib mir das Geld, du Schwein! Ach, du elende Schwein, jetzt gib mir das Geld! Ich mach hier kein Theater. Ich komme zurück, wenn ich mit Onkel Paul gesprochen habe. Du Schwein! Wenn deine Geschichte stimmt, ja, dann kriegst du dein Geld. Wir treffen uns dann wieder hier. Du Schwein, du elende Schwein! Ich ließ mich von ihrem Geschrei nicht umstimmen. Ich konnte ihr die Geschichte nicht abnehmen, ohne wenigstens den Versuch zu machen, ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Außerdem tat es mir natürlich leid um das Geld, an dessen Besitz ich mich inzwischen durchaus gewöhnt hatte. Ich rief den Rechtsanwalt an, bei dem mein Onkel arbeitete. Eine Frauenstimme sagte mir, mein Onkel sei schon seit mehreren Tagen krank. Ich rief meine Tante an. Hallo, hier ist Michael. Ist Onkel Paul zu Hause? Ja. Er liegt im Bett. Es geht ihm nicht gut. Was hat er denn? Er ist krank. Er schläft im Augenblick. Der Arzt hat ihm eine Spritze gegeben. Wie lange wird er denn wohl schlafen? Bis heute Mittag, sagt der Arzt. Warum? Was willst du denn von ihm? Ich möchte noch mal mit ihm sprechen. Sagte ich und hängte auf. Das war Pech. Vor allem für Edith. Für mich hieß es, dass ich mich meines Wohlstandes noch ein paar Stunden länger erfreuen konnte. Allerdings galt es, ein paar Stunden totzuschlagen. Zu diesem Zweck fiel mir nichts Besseres ein, als zur Polizei zu gehen. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wer für Verkehrsdelikte zuständig ist? Der Pförtner saß hinter fingerdickem Panzerglas und sprach in ein Mikrofon. Von der Seite hörte ich, wie eine metallisch verfremdete Stimme mir eine Zimmernummer nannte, während der Mann vor mir stumm seine Lippen bewegte und mich mit wässrigen Augen anglotzte. Er sah aus wie ein trauriger Fisch in einem Aquarium. Derjenige, der diese Konstruktion entworfen hatte, besaß entschieden einen Sinn für Humor. Ich ging durch lange hallende Flure mit hohen verzierten Türen, an deren einer zu guter Letzt die Nummer prangte, die der Pförtner mir genannt hatte. Der Raum war überraschend winzig. Mit einem Behördenschreibtisch, einem Aktenrollschrank und 2 Stühlen wirkte er schon beinahe vollgestopft. Ich klopfte und trat ein. Herein. Der Beamte, der in dem Raum saß, hatte den Telefonhörer am linken Ohr und sagte immer wieder ja, ja in die Sprechmuschel. Ja. Nehmen Sie schon mal Platz. Ich tat, wie mir gestattet. Danke. Ja. Der Mann war etwa so alt wie ich. Okay. Ich sah ihm eine Weile beim Ja-Sagen zu und musste plötzlich grinsen. Hallo Foxy. Hallo Mickey. Na sowas, wo kommst du denn her? Er war ein alter Schulkamerad von mir. Jahrelang hatten wir am selben Tisch gesessen und uns gegenseitig nach bekannten Comicfiguren benannt, deren Namen unseren ähnlich waren. Er ist Volker. Nun war er also Polizist. Ich komme wegen einer Unfallsache. Mein Vater ist überfahren worden, ja. Der Fahrer hat Unfallflucht begangen. Ich weiß, der tödliche Unfall. Ich hatte die Akte hier. Ich habe mich schon gefragt, ob es ein Verwandter von dir sein könnte. Herzliches Beileid. Danke. Gerade eben habe ich die Akte weitergegeben. Anscheinend hat sich da etwas getan. Einen Augenblick. Er griff wieder zum Telefon und wählte eine vierstellige Nummer. Ja, Franke. Guten Morgen. Ja, ich hab Herrn Dr. Rowe heute früh die Akte Westorf hochgeschickt. Hm? Ja, der Sohn des Verunglückten sitzt gerade bei mir. Ja. Hm? Ja? Offensichtlich sprach er mit einem Vorgesetzten. Ja? Er nickte dabei wie ein Zirkuspferd. Einen Moment. Dr. Rowe kommt runter. Wer ist Dr. Rowe? Kriminaldirektor. Der zweithöchste Mann hier im Haus. Und wieso interessiert der sich für meinen Vater? Keine Ahnung. Ich versuchte, ihn noch ein wenig auszufragen, aber Foxy war plötzlich ganz Amtssiegel und Dienstgeheimnis. Einige Minuten später wurde die Tür geöffnet und ein Mann kam herein, der seinem Habitus nach niemand anders sein konnte als Dr. Rowe. Er war eine perfekte Erscheinung. Kobaltblauer Maßanzug, über der Seidenkrawatte ein Frühstücksdirektorenlächeln von 500 Watt. Sein Händedruck war ebenso fest wie der Blick, mit dem er mich maß. Ich verabschiedete mich von Foxy, indem ich ihn mit seinem Amtstitel anredete, was ihn leicht erröten ließ. Rowers Büro lag 4 Etagen höher. 2 Vorzimmerdamen bearbeiteten ihre Maschinen. Rowe führte mich an ihrem Lächeln vorbei in sein Zimmer. Es war groß wie ein Tennisplatz. Die Sessel, in die wir uns setzten, waren von demjenigen hergestellt, der das Sitzen erfunden hatte. Darf ich Ihnen was anbieten? Danke, nein. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wie kommt es, dass Sie sich mit meinem Vater beschäftigen? Ach, Sie möchten gleich zur Sache kommen. Schön. Hat Ihnen Kriminalmeister Franke gesagt, für welchen Bereich ich zuständig bin? Nein. Ich bin zuständig für die Bekämpfung krimineller Vereinigungen. Mafia oder RAF? Mit Gegnern dieses Kalibers haben wir es, Gott sei Dank, noch nicht zu tun. Hatte mein Vater mit Ihnen zu tun? Deswegen habe ich Sie hergebeten. Merkwürdiger Zufall, dass Sie ausgerechnet heute Morgen hierher kommen. Wir haben heute früh denjenigen gefunden, der Ihren Vater getötet hat. Der Schlag saß. Wie bitte? Heute früh um 6.30 Uhr haben wir einen dunkelblauen VW aus der Ruhr geborgen. Der Insasse war ertrunken. Wir haben Grund zu der Annahme, dass es sich bei ihm um den gesuchten Fahrer handelt. Wie kommen Sie darauf? Wir haben am Unfallort, an dem Ihr Vater starb, eine VW-Radkappe gefunden. Dem Wagen, den wir heute früh bargen, fehlte eine Radkappe. Außerdem war die linke Seite des Wagens stark beschädigt. Auch die Farbproben der Lackierungen stimmen überein. Zurzeit finden genaue technische Untersuchungen statt. Ich persönlich habe allerdings kaum Zweifel, dass es sich um das gesuchte Fahrzeug handelt. Und wer war der Mann, der drin saß? Ein Mann namens Herbert Greiner, genannt Happy. Sagt Ihnen der Name etwas? Nie gehört. Nach unseren Erkenntnissen war er ein Freund Ihrer Cousine Edith. Es ging Schlag auf Schlag. Der Wagen, in dem er ertrank, ist auf den Namen Ihres Onkels zugelassen. Er ließ mir keine Zeit, die einzelnen Schläge zu verdauen. Er hatte mich bereits technisch K.O. Soll das heißen, mein Onkel ist in die Sache verwickelt? Nicht im schuldhaften Sinn. Ihr Onkel hat den Wagen als gestohlen gemeldet. Dann sollen Edith und dieser Happy den Wagen gestohlen haben? Mhm. Davon gehen wir aus. Und was hat Edith mit dem Tod meines Vaters zu tun? Darüber können wir im Moment nur Vermutungen anstellen. Fräulein Westorf hat ihr Elternhaus vor einer Weile verlassen und weigert sich, dorthin zurückzukehren. Sie treibt sich nach unseren Erkenntnissen im Drogenmilieu herum. Allerdings ist es uns noch nicht gelungen, sie ausfindig zu machen. Soll das heißen, sie selbst hat eventuell mit diesem Happy meinen Vater überfahren? Das ist zumindest nicht auszuschließen. Fest steht, dass Herbert Greiner alias Happy Drogenhändler war. Und Edith? Nach unseren Ermittlungen verkehrten Sie und Ihr Freund in einem Lokal namens Grüner Baum. Vor dem mein Vater überfahren wurde. Ganz recht. Dieses Lokal ist ein bekannter Treffpunkt von Drogenabhängigen und jugendlichen Prostituierten. Davon habe ich nichts gemerkt. Ach, Sie kennen das Lokal? Von früher. Wir haben in der Nähe gewohnt. Damals war es eine Arbeiterkneipe. Da hat sich inzwischen einiges verändert. Wenn ich Sie recht verstanden habe, nehmen Sie an, der Tod meines Vaters war gar kein Unfall, sondern möglicherweise Mord. Der gegenwärtige Stand unserer Ermittlungen spricht eher dafür als dagegen. Und Edith und ihr Freund sollen die Mörder sein. Entschuldigung, das kommt mir fantastisch vor. Es ist uns bisher noch nicht bekannt, wie weit die Tatbeteiligung Ihrer Cousine geht. Was ich Ihnen hier mitteile, ist nur ein vorläufiges Ermittlungsergebnis. Und was für einen Grund sollten Sie haben, sowas zu tun? Möglicherweise handelt es sich um Erpressung. Erpressung? Ihr Vater war ebenfalls Stammgast im Grünen Baum. Er wusste über Ihre Cousine wahrscheinlich sehr gut Bescheid. Ihre Cousine war minderjährig, falls Beweise für ihre Drogenabhängigkeit oder Prostitution vorgelegen hätten, wäre sie möglicherweise in ein Erziehungsheim eingewiesen worden. Drogenabhängige haben eine große Angst vor dem Eingesperrtwerden. Insofern war ihr Vater ein möglicher Belastungszeuge und damit eine Gefahr für das Pärchen. Möglicherweise hat er sie über längere Zeit hinweg erpresst und irgendwann einmal zu viel verlangt. Und woher wissen Sie das alles? Wir haben selbstverständlich unsere Verbindungsleute in dem Milieu. Und warum nehmen Sie meine Cousine nicht fest? Aus einem einfachen Grund. Wir wissen nicht, wo sie ist. Und Sie hoffen, dass ich es Ihnen sage? Ach, Sie haben sie getroffen? Das habe ich nicht gesagt. Dann frage ich Sie hiermit, ob Sie den Aufenthaltsort Ihrer Cousine kennen. Ja. Aber Sie wollen ihn mir nicht nennen? Nein. Aus welchem Grund? Ich bin kein Denunziant. Wollen Sie, dass der Tod Ihres Vaters aufgeklärt wird? Klar. Ihre Cousine ist die Einzige, die uns sagen kann, was vorgefallen ist. Wann haben Sie sie getroffen? Heute Vormittag. Wo? In dem besetzten Haus. Bismarckstraße. Ich hatte meinen Judasdienst geleistet und war damit entlassen. Und zwar wenig ehrenvoll. Andererseits war sie vielleicht die Mörderin meines Vaters und irgendwo macht auch die Abneigung, zum Helfer der Polizei zu werden, Halt. Außerdem hatte sie mich belogen und dabei ihren eigenen Vater ans Messer geliefert. Ich ging mit Rovers Geschichte schwer beladen durch die Innenstadt. Meine Reisetasche stand noch immer in dem besetzten Haus. Ich würde sie holen und aus der Stadt verschwinden. Je eher, desto besser. Falls mir Edith dort begegnen sollte, umso schlimmer für sie. Das Haus prangt im Glanz seiner Wandsprüche. Im Erdgeschoss war alles leer. Oben saßen sie beim späten Frühstück. Von Edith war nichts zu sehen. Ich ging in den Raum, wo ich meine Reisetasche gelassen hatte. Sie stand noch da, über und über mit weißen Punkten bespritzt. Sie hatten die Zimmerdecke gestrichen und dabei die fachliche Sorgfalt vermissen lassen. Ich suchte nach einem Lappen, um damit die Spritze abzuwischen. Suchst du was? Ja, Wasser. Fließend Wasser haben wir nicht. Muss kein frisches Wasser sein. Es genügt, wenn ich mir diesen Lappen hier nass machen kann. Das ist mein T-Shirt. Oh. Trägst du das noch? Nein, wir benutzen es als Putzlappen. Ist meine Cousine nicht mehr hier? Nein, die ist verschwunden. Tja, hört sich nicht so an, als ob er sie vermisst. Warum sollten wir? Gehört sie nicht zu euch? Die war bloß eine Nacht hier. Ach. Einer von uns hat sie mitgebracht, aus einer Diskothek. Darf man erfahren, wie derjenige heißt? Happy. Wieso? Kennst du ja doch nicht. Und wo ist dieser Happy? Nicht da. Seit wann? Seit gestern Nacht. Warum fragst du so viel? Sag mal, heißt dieser Happy Herbert Greiner? Kann sein. Ja. Ich glaube. Warum? Er kennt ihr ihn länger. Lange genug. Kennst du eine Kneipe namens Grüner Baum? Nie gehört. Kann Happy dort verkehrt haben? Wahrscheinlich nicht. Der ging nur in den Pferdestall. Soll das ein Verhör sein? Ich will nur ein paar Fragen. Bist du ein Spitzel? Nein, ich frage nur wegen Edith. Ich wüsste gern, wo sie ist. Keine Ahnung. Wann habt ihr eigentlich das Haus hier besetzt? Samstag vor einer Woche. Samstag vor einer Woche? Und Happy war dabei? Klar war Happy dabei. Weißt du das ganz genau? Er war hier die ganze Nacht? Ja, warum willst du das wissen? In dieser Nacht wurde mein Vater ermordet. sah mich an wie den Inbegriff männlicher Unlogik. Dabei war ich nur der Inbegriff männlicher Begriffsstutzigkeit. Der wahre Lügner hieß nicht Edith, sondern Rover. Die Polizei hatte mir einen Bären aufgebunden, so viel stand fest. Weder waren Edith und Happy befreundet, falls der Mann in der Ruhr wirklich dieser Happy war, noch hatte er in jener Samstagnacht meinen Vater überfahren. Wer immer dieser flüchtige Fahrer war, er freute sich noch der Anonymität, aus der ihn herauszuholen mir allmählich ein Herzensbedürfnis wurde. Meine Tante war noch nervöser als an dem Tag, an dem ich angekommen war. Wie geht's, Onkel Paul? Sie rang die Hände um das unvermeidliche Geschirrtuch, ohne dass sie sich vermutlich nackt vorgekommen wäre. Es geht ihm besser. Liegt er im Bett? Ja, im Schlafzimmer. Ich ging in das eheliche Schlafzimmer. Mein Onkel schlief unter einem gewaltigen Federbett, das den Vormarsch der Steppdecke überlebt hatte. Michael, kommst du denn her? Ich dachte, du wärst schon in Berlin. Ich habe Edith getroffen. Wann? Heute früh, in dem besetzten Haus. Bin auf gut Glück hingegangen und da war sie. Leider ist sie mir wieder entwischt, oder Gott sei Dank, wie man es nimmt. Die Polizei ist auf der Suche nach ihr. Die Polizei? Ich war inzwischen auch bei der Polizei. Man sagte mir, mein Vater sei mit deinem Wagen überfahren worden. Soll ein gewisser Happy gewesen sein. Er wurde heute früh in der Ruhr gefunden, ertrunken. Aber er war es wahrscheinlich nicht. Was glaubst du? Was ich glaube? Ich glaube, dass sie es war oder ein Freund von ihr oder... Nein. Was? Du irrst dich. Sie hat nichts getan. Nichts. Onkel Paul, was ist denn, Onkel Paul? Er riss die Augen auf und schnappte nach Luft. Tante Martha! Tante Martha, komm schnell, ich glaube, Onkel Paul hat einen Herzinfarkt. Ein paar Minuten später saß ich im Wohnzimmer und wartete auf den Krankenwagen. Meine Tante war bei meinem Onkel. Kein Laut war zu hören, nur das Ticken der Uhr. Und das erinnerte mich an ein Epigramm von Stanislaw Lem. Die Uhr schlägt. Alle. Um etwas gegen meine Nervosität zu tun, suchte ich nach einem Schluck zu trinken. Der Wohnzimmerschrank sah so aus, als beherberge er eine Hausbar. Ich öffnete verschiedene Schranktüren, aber ich fand nur den üblichen Krimskrams. Unter anderem auch ein großes, grünes Fotoalbum. Ich nahm es heraus und begann darin zu blättern. Erwartungsgemäß enthielt es Familienfotos. Mein Onkel und meine Tante als strahlende junge Eltern vor fast 20 Jahren eröffneten den Reigen. Dann folgten Babyfotos von Edith. Allmählich wuchs sie heran, entstieg dem Kinderwagen, stand als mageres Schulkind mit spitzer Tüte auf dem Hof der katholischen Volksschule. Ich blätterte mechanisch weiter. Plötzlich stutzte ich. Die Bilder dokumentierten Ediths Lebensgeschichte ziemlich lückenlos. Man sah sie als 14-Jährige auf einer Party, als flachbusige 15-Jährige in einer Sandburg am Meer. Eines der letzten Bilder war ein postkartengroßes, farbiges Porträt. Es zeigte zweifellos dasselbe Mädchen, das ich auf Dutzenden von Fotos gesehen hatte. Ein etwa 17-jähriges, knochiges Ding mit dünnem, aschblonden Haar, spitzer Nase und einem leicht säuerlichen Gesichtsausdruck. Meine Cousine Edith, wie sie leibte und lebte. Aber dieses Mädchen hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und wer immer sich heute früh in dem besetzten Haus als meine Cousine ausgegeben hatte, mit dieser echten Edith hier, hatte sie nicht die geringste Ähnlichkeit. Haspe lag da wie tot. Das Stahlwerk, das einmal den Mittelpunkt des Viertels gebildet hatte, war ausgebrannt und erloschen. Eine riesige, traurige Ruine, die schwarz und kalt über alle Dächer hinwegragte. Das Ende der Stahlzeit war gekommen und damit das Ende des Lebens in diesem Viertel. Eingeworfene Scheiben, verschmierte Mauern und herabgerissene Plakate kündigten die unausweichliche Verslammung des Viertels an. Bald würde es hier unmöglich sein, ein Auto nachts unter der Laterne stehen zu lassen. Wenn irgendwo, dann würden Menschen wie Edith, die richtige oder die falsche, sich in diesem Viertel verstecken. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, konnte es nicht schaden, wenn ich versuchte, sie aufzutreiben. Im schlimmsten Fall war es vergeudete Zeit. Vor einem Pornokino traf ich einen Jungen, der neben einem der Schaukästen lehnte und rauchte. Er war etwa 12 Jahre alt. Na, fragte ich, Schule vorbei? Er sah mich mitleidig an. Langeweile? Ich suche ein paar Leute, die müssen hier irgendwo wohnen. Ey, verstehst du kein Deutsch? Sag mal, sehe ich aus wie ein Kanaker? Was sind solche Wörter, ja? Bist du ein Pauker oder sowas? Was ist denn darauf? Unsere Lehrerin, die redet genau wie du. Die liebt die Kanaker. Ist eine Linke. Du bist ein verdammt harter Mann. Leck mich am Arsch. Bist du ein Bulle? Sehe ich so aus. Vielleicht bist du ein Spitzel. Ich hab hier mal gewohnt, ja? Na und? Damals war das hier noch anders. Wahrscheinlich weniger Kanaker und weniger Gammler. Wo wohnen denn die Gammler? Du bist ein Spitzel. Verpiss dich. Willst du nicht einen Heiermann verdienen? Für einen Spitzel das Doppelte. Du wirst es weit bringen. Leck mich. Wenn du das nochmal sagst, tue ich es wirklich. Also, wo wohnen die Gammler? Hüttenstraße. Nummer? Überall da. Jetzt her mit den Heiermännern. Ich gab ihm 5 Mark und wünschte ihm alles Gute für seinen künftigen Lebensweg, was er mit einem weiteren Leck mich quittierte. In der Hüttenstraße gab es nur ein 1 Dutzend Häuser, auf die jahrzehntelang die Rückstände der Eisenverarbeitung niedergegangen waren. Sie sahen aus, als begännen sie allmählich zu verfaulen. Ich zeigte einem Türken das postkartengroße Foto von Edith, das ich aus dem Fotoalbum genommen hatte. Entschuldigung, wohnt dieses Mädchen hier irgendwo? Du Polizei? Nix Polizei. Vetter, Verwandt. Das ist meine Cousine. Cousine? Ach so. Kann vielleicht Nummer 9 sein. Weiß nichts genau. Danke. Im Haus empfing mich Schweigen und der Geruch nach Kartoffelpuffern. Dort, wo er herkam, wohnten Leute, die pünktlich zu Mittag aßen, also nicht die, die ich suchte. Ich stieg die Treppen hinauf. Im 1. Stock stand eine Tür einen Spalt breit offen. Das Schloss und der Türrahmen waren beschädigt. Offensichtlich hatte man die Tür aufgebrochen. Hallo? Ich horchte. Es war nichts zu hören. Ich zögerte noch einen Moment. Dann trat ich ein. Hallo? Noch immer antwortete niemand. Trotzdem war ich nicht allein in der Wohnküche, die ich betreten hatte. Vor mir stand ein junger Mann, der aussah, als wäre er gegen einen Lastwagen gelaufen. Er hatte ein Messer in der Hand und hielt es mir entgegen. In seinen Augen war panische Angst. Hey. Was ist denn hier passiert? Keine Angst, ich tu dir nichts. Brauchst du Hilfe? Hab. Hat dich jemand überfallen oder ist das Privatsache? Was willst du denn hier? Ich such jemanden. Mensch, tu das Messer weg! Oh Mann. Die haben mich halt totgeschlagen. Wer? Faschistenschweine. Faschistenschweine? Ja, Mann, die Bande von Russek. Das Schwein bring ich um. Russek? Den Mann kannte ich. Er hatte mich in jener Nacht in der Wohnung meines Vaters in den Magen geschlagen. Aber offensichtlich hatte ich noch Glück gehabt, wenn ich mir mein Gegenüber ansah. Sie waren zu 7. Dann haben die Tür aufgebrochen und sind über uns hergefallen. Ich war eine Weile weggetreten. Über uns? War noch jemand dabei? Meine Freundin. Haben sie mitgenommen. Entführt? Entführt, vergewaltigt, umgebracht. Was? Ach, keine Ahnung. Ich war weggetreten. Ja, du solltest zur Polizei gehen. Fehlt mir gerade noch. Mensch, du siehst aus, als wäre dein Haus auf den Kopf gefallen. Ist mir schlecht. Ich muss gleich kurzen. Willst du ins Krankenhaus? Ich komm schon klar. Wer bist denn überhaupt? Michael. Hab ich noch nie hier gesehen. Ich wohne in Berlin. Berlin? Hast du Stoff dabei? Was für ein Stoff? Ein Berliner Tinke. Nimmst du sowas? Gelegentlich. Nimm nur einen Revolver, geht schneller. Tja, wenn ich einen hätte, wüsste ich schon, was ich damit machen würde. Wen suchst denn du? Ein Mädchen. Die heißt Edith, Edith Westhoff. Woher kennst du sie? Sie ist meine Cousine. Ah, du bist Michael Westhoff. Ja, Kennst du Edith? Mhm, hat hier gewohnt. Ah, so ein Zufall. War sie es, die sie mitgenommen haben? Ganz genau. Und dann sollten wir tatsächlich zur Polizei. Ich schaltete zu langsam. Er gab mir einen Stoß, ich taumelte rückwärts, stolperte. Als ich meinen Halt wiedergefunden hatte, war er aus dem Zimmer und polterte die Treppe hinunter. Ich hinterher. Ich sah ihn nicht. Eine alte Frau hatte ihre Tür einen Spalt breit geöffnet und äugte neugierig hinaus. Wo ist er? Wo ist der junge Mann, der eben die Treppe runtergelaufen ist? Aber meine Frage wurde von selbst beantwortet. Draußen startete ein Motorrad dem Geräusch nach einer schweren Maschine. Ich rannte hinaus und sah einen Rücken, der sich mit rasch zunehmender Geschwindigkeit entfernte. Da stand ich nun mit einer merkwürdigen Geschichte. Faschisten hatten Edith entführt. 1985 und im Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Kaum zu glauben. Oder doch? Warum war Ediths Freund ausgekniffen? Aus Angst vor mir? Kaum. Aus Angst vor der Polizei? Warum? Was hat er auf dem Kerbholz, außer seinem Bedürfnis nach Berliner Tinke? Er war der Freund von Edith, der richtigen Edith diesmal. Mein Vater war mit dem Wagen meines Onkels, Ediths Vater, überfahren worden. Dieser Wagen war kurz vorher gestohlen worden. Von jemand, der Ediths Freund oder Zuhälter sein sollte. Und jener verschwundene Motorradfahrer war Ediths Freund. Eins und eins gibt zwei. Ich hatte also nach Adam Riese soeben den Mörder meines Vaters gesehen und entwischen lassen. Wie gewonnen, so zerronnen. Die eingeworfene Scheibe im ersten Stock des Hauses war mit Pappe vernagelt. Russek war also zumindest ein ordentlicher Hausmeister, was immer er sonst alles war. Ich suchte und fand den Namen Russek auf dem Klingelbrett. An seiner Tür stand in riesengroßen Lettern die Warnung: Vorsicht, bissiger Hund. Und schlagfertiger Hausherr wäre dem hinzuzufügen. Ich hatte nicht den Mut anzuläuten. Zumindest nicht ungestärkt. Gegenüber vom Haus war ein kleiner Platz mit einem Kiosk. Ich ging hin und kaufte eine Flasche Bier. Nahebei stand eine Bank. Darauf saß ein Mann, der in der linken eine Bierflasche, in der rechten eine Schnapsflasche hatte. Er trank aus beiden abwechselnd. Ich setzte mich neben ihn. Gestatten? Du sitzt ja schon. Ich bin müde, viel gelaufen. Tourist? Kommen hier viele Touristen her? Busweise. Na dann Prost. Ich habe immer gewohnt. Ist traurig, was aus dem Viertel geworden ist. Da sagst du was. Nix wie gesocks, was hier noch rumläuft. Sie meinen Ausländer? Die auch. Und die Drogenbrüder. Drüben im grünen Baum. Da gehen sie mit 15 schon auf den Strich. Mit 10 fangen sie an mit Haschrauchen. Mit 12 sind sie süchtig. Mit 18 sind sie am Ende. So geht das heutzutage. Den grünen Baum kenne ich. Davor ist mein Vater überfahren worden. Der Jub? Das war dein Vater? Mhm. Kannten Sie ihn? Vom Sehen. Ist Pech sowas. War Fahrerflucht. Bestimmt einer von den Drogenbrüdern. Die wissen doch nicht mehr, was zu tun, wenn sie den Kopf voll haben. Da müsste mal einer aufräumen. Sie meinen die Polizei? Quatsch, Polizei. Die tun doch nichts. Man muss sich selber helfen. Sie meinen Bürgerwehr? Gibt's hier sowas? Ja. Hier gibt's allerhand. Davon gehört. Russek hat sowas Ähnliches aufgebaut. Woher kennst du den Russek? Der wohnte bei uns im Haus. Das heißt, er wohnt noch da. Wir wohnen nicht mehr da. Hab schon mal überlegt, ob ich bei denen mitmache. Bei wem? Ja, bei Russeks Gruppe. Ich dachte, ihr Studenten seid alle links. Es war mal. Wo treffen die sich denn? Russeks Leute? Hm. Im Stahlwerk. Ich denke, das ist geschlossen. Es gibt eine Kneipe, die so heißt. Wenn Sie da hingehen, ziehen Sie sich vorher anständig an. Und jetzt lassen Sie mich zufrieden. Ich bin kein Auskunftsbüro. Ich will in Ruhe mein Bier trinken. Ist ja schon gut. Verschlucken Sie sich nicht. Hey, du fängst ja gleich eine. Die Kneipe zum Stahlwerk war leicht zu finden. Sie lag gegenüber einem der verschlossenen Eisentore des Hüttenwerks. Der Kneipe war nichts Ungewöhnliches anzusehen. Ich öffnete die Tür und trat ein. Mein erster Eindruck war gähnende Leere. Dann füllte sich diese Leere mit zwei Gestalten. Dem Wirt, der hinter der Theke stand und rechnete, und einem etwa 40-jährigen Mann von beträchtlicher Größe, der an einem Spielautomat stand und ihn mit Geldstücken fütterte. Auf der Theke standen zwei angetrunkene Gläser Bier. Tag, ein Pilz. So, ein Pilz? Ja, haben Sie das hier nicht? Dann eben nicht. Ich suche einen Russek. Wen? Russek. Sehen Sie einen Russek? Nee. Also, raus. Vielleicht kann ich hier auf ihn warten. Was willst du denn von Russek? Hä? Mit ihm reden. Über was denn? Das ist was Privates. Ach so, so, privat. Was bist du denn für einer? Privat. Privat bin ich Mensch. So, so. Hat dir schon mal einer gesagt, dass ihm deine Art zu reden gefällt? Nee. Weißt du, woran das liegt? Es gibt keinem, dem sie gefällt. Entschuldigung. Schon besser. Schon viel besser. Ja, bekomme ich dafür einen Pilz? Ja, aber jetzt ist hier kein Studentenlokal. Ich glaube, du gehst jetzt besser. Mir blieb nichts anderes übrig, als seinen Glauben zu teilen. Ich retirierte. Daniel verließ die Löwengrube heil und an einem Stück. Als ich schon nahe der Tür war, kam ein Mann in den Schankraum. Er war jünger als der erste, kaum über 20. Sein Gesicht wirkte bleich, käsig, wie man hierzulande sagt. Der junge Mann trug schwarze Reithosen, deren untere Enden in hohen, blank geputzten schwarzen Stiefeln steckten. Ein schwarzes, militärisch geschnittenes Hemd und ein schmales Lederband über der Brust. Um den Bauch ein schwarzes Koppel mit schwerem eisernem Schloss. Er maß mich mit einem oberflächlichen Blick und ging, ohne mich weiter zu beachten, zu einer Tür mit der Initiale Groß H. Auch sein Gesicht zeigte den Ausdruck gähnender Leere. Bahnhofstraße hinunter, am Stahlwerk vorbei, über die Ruhr, die den Dreck fremder Städte durch Hass betrug. Hoch auf der Autobahn brüllte der Verkehr. Das Erlebnis in der Kneipe zum Stahlwerk war sehr aufschlussreich gewesen. Es gab nur eine Kneipe, von der ich mir noch aufschlussreichere Erlebnisse versprach. Sie hieß Zum grünen Baum. Der Onkel von Dieter Hirschberg, erster Teil. Unter der Regie von Frank Hübner sprachen Jochen Schröder, Helga Uthmann, Walter Spieske, Barbara Hinzen, Reinhard Schulat, Heinz Neumann, Gerd Mayen und andere. Musik Stan Regal. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1987.